Lasst uns lachen, lasst uns verrückte Dinge machen. Lasst uns leben, lasst uns die Einsamkeit besiegen. Lasst uns träumen und berauschen, den Gesang der Vögel lauschen. Lasst uns leben, lasst uns den Moment genießen. Lasst uns unsere Träume leben und zu der Musik bewegen. Lasst uns lachen, lasst uns weinen, lasst uns wie die Sonne scheinen. Lasst uns spielen, lasst uns streiten, lasst uns zum Rausch verleiten. Lass uns das Blut der Erde trinken. Lass uns fliehen.